Yeah, anti-rap music ist am Start. Atius Tirava und El Barrio, motherfuckers. Ich übertreibe nicht, ich hab den dicksten hier in meiner Stadt, den dicksten Sechse vollgepackt mit Tracks, dass dieser fast schon platzt. Ich mache Rap nur wenn's mir gerade passt, wie deine Bitch zu vögeln, weil sie gerne was in ihrer kleinen Fotze hat. Yep. Bin wieder drauf oder schlafe, bekiffe mich zu gern, obwohl ich ständig was verplane. Saufe nicht hinein in dieser pissigen Lokale, mache immer zu Randale, es läuft sich gut in roten Chucks, yeah, yeah. Ich bin halt anders als die anderen, lebe anders als die anderen, yo, ihr seid eben nicht ich. Darum tue, bekommt ihr auch nur einen Fick dafür, wie letztens 50 auf der Bühne, ne zeitliche Blamage. Ich hingegen produziere Fett in meiner Hut, hänge ab in meiner Kammer und das war's. Wenn du mir mal widersprichst, dann scheiß ich einfach drauf. Aber zerfetzt dich wie ne Flak, der Sound kommt aus einer Granate. Wir zwei sind krasse Killer am Mic. Mann, das ist Anti-Rap-Music und ich mein Beweis für unseren Sound. Da gibt es keinen Vergleich an alle abgefuckten Hater, wir sind die Besten zur Zeit. Wir zwei sind krasse Killer am Mic. Mann, das ist Anti-Rap-Music und ich mein Beweis für unseren Sound. Da gibt es keinen Vergleich an alle Fuck-Primaten, unser Intellekt ist euch zu weit. Alter, ganz ehrlich, unentbehrlich sind wir zwei. Du bist nur fertig und verwerflich ist dein Life. Kein Scheiß, ich schreibe hier und jetzt Geschichte. Anti-Rap-Music sind die einen, die hier in Gedichten berichten. Das schlichte Dichte, Dichte, dem Lichte, ich richte dich wichtig ja zunichte. Den Donner, den du herauf beschworst, ist des Teufels Bruder scharf, außer Korn jeden zu vernichten. Dies ist wie unterrichten, wir sind diese dunkle Unterschicht, die dir ohne Mitte Wimper zu zucken, jeden Knochen bricht. Hoffentlich überlegst du dir vorher, wer wir sind. Ansonsten gehst du geschwind Richtung Licht. Deine Seele trägt des Teufels schlingenden Wind, während der sie in tausend Teile singend verschlingt und jeder seiner Dämonen winselnd danach ringt. Wenn Anti-Rap-Musics bitten, machen alle anderen Platz. Glaub mir, wir sind die Kings of Rap und du nur ein hässlicher Spaß. Wir zwei sind krasse Killer am Mic. Mann, das ist Anti-Rap-Music und ich mein Beweis für unseren Sound. Da gibt es keinen Vergleich an alle abgefuckten Hater, wir sind die Besten zur Zeit. Wir zwei sind krasse Killer am Mic. Mann, das ist Anti-Rap-Music und ich mein Beweis für unseren Sound. Da gibt es keinen Vergleich an alle Fuck-Primaten, unser Intellekt ist euch zu weit. Wir zwei sind krasse Killer am Mic. Mann, das ist Anti-Rap-Music und ich mein Beweis für unseren Sound. Da gibt es keinen Vergleich an alle abgefuckten Hater, wir sind die Besten zur Zeit. Wir zwei sind krasse Killer am Mic. Mann, das ist Anti-Rap-Music und ich mein Beweis für unseren Sound. Da gibt es keinen Vergleich an alle Fuck-Primaten, unser Intellekt ist euch zu weit.